Mein Name ist Yeruba. Noch auf dem Schlachtfeld waren wir Afrikaner benachteiligt. Ich weiß nicht mehr genau, wie hoch der Sold der europäischen Soldaten war. Unserer war in jedem Fall geringer. Und manchmal haben sie nicht einmal das ausgezahlt, was sie versprochen hatten. Der Senegalese Yeruba wurde 1940 zwangsrekrutiert vom Vichy-Regime, das mit den Nazis kollaborierte, für den Kampf gegen die Alliierten. Er ist einer von Millionen Menschen aus Afrika, Asien und Ozeanien, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Freiwillig oder zwangsrekrutiert. Doch im vorherrschenden Geschichtsbild gibt es sie schlichtweg nicht. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass weite Teile der Dritten Welt zum Schlachtfeld wurden. Mit Folgen bis in die Gegenwart. Diesen riesigen Lücken in unseren Köpfen abhelfen will die Ausstellung »Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg«. Erstellt wurde sie vom Kölner Verein Recherche International in Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Rheinischen Journalistinnenbüros. Die fast 100 Tafeln sollen klarmachen, dass es hier um kein Randthema geht, sagt Kurator Karl Rössel, sondern dass es nicht um kleine Gruppen geht, die in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs vergessen, verdrängt und verschwiegen wurden, sondern ganz wesentliche Teile, die an der Geschichte teilgenommen haben, nämlich alle die aus der Dritten Welt, die am Zweiten Weltkrieg beteiligt waren. Und das waren mehr allein an Soldaten als zum Beispiel aus ganz Europa. Und es gab allein in China mehr Opfer als in Deutschland, Italien und Japan zusammen. Die Geschichtsschreibung zum Zweiten Weltkrieg ist eine der Besitzenden und Wohlhabenden, kritisiert Professor Kuma Dumbe, Politikwissenschaftler aus Kamerun. Denn die Verlierer, Deutschland und Japan, würden in der Historiografie durchaus mitschreiben. Nicht aber die Dritte Welt, die Dumbe die eigentlichen Verlierer nennt und wörtlich: Verlierer und ohne eigene Stimme, so leben bis heute noch hunderte Millionen Menschen mit ihren Nachkommen in Afrika, Asien, Lateinamerika, in Australien und in der Pazifikregion. Tatsächlich, wer weiß schon etwas über den Krieg auf den Salomoninseln im Pazifik oder dem Kampf der ÄthiopierInnen gegen das faschistische Italien, über die Massaker der deutschen Wehrmacht an afrikanischen Kolonialsoldaten oder der japanischen Armee an der Bevölkerung der Chamorro auf den Marianenarchipels im westpazifischen Ozean. I guess when the Japanese knew that they were going to lose the war, what they did was to get all the Chamorros and resorted to atrocities and started killing the Chamorros. Als die Japaner merkten, dass sie den Krieg verlieren würden, trieben sie die Chamorros zusammen und begannen sie mit grausamen Methoden zu ermorden. Sie trieben Chamorros in Höhlen und warfen Handgranaten hinein. In einer Höhle starben auf diese Weise mehr als 40 Männer und Frauen. Hufu Luchan erlebte die japanische Besatzung als Kind mit und beschreibt sie als eine Zeit unvorstellbarer Gräueltaten. Heute ist er Sprecher der Organisation für die Rechte der indigenen Bevölkerung. Wenn man in irgendein Geschichtsbuch schaut, aufgezählt werden alle europäischen Opfer, aber es fehlen beispielsweise die 20 Millionen Toten, die es allein in China gegeben hat, mehr noch als in der Sowjetunion oder ungefähr genauso viel. Es fehlen 1 Million Tote auf den Philippinen, es fehlen Hunderttausende aus Afrika, es fehlen 150.000 allein in Äthiopien. Im ersten Halbjahr des italienischen Einmarschs bis zur Eroberung von Addis Abeba. Es fehlen 60.000 Inder, es fehlen Aborigines, Maoris, Pazifikinsulaner und so weiter. Die kommen einfach nicht vor in unseren Statistiken. Sie starben an verschiedenen Fronten, als Soldaten auf Seiten der Achsenmächte und der Alliierten, aber auch als Zwangsarbeiter, Lastenschlepper, Straßenarbeiter, Scouts und Aufklärer im Rücken der Feinde. Über 10 Jahre Recherche in 30 Ländern floss ein in die fast 100 Ausstellungstafeln. Sie sollen ein falsches, eurozentristisches Geschichtsbild zurechtrücken und die verdrängte und verschwiegene Kolonialgeschichte des Zweiten Weltkriegs bekannt machen. Und ganz wichtig, die Zeitzeuginnen aus der Dritten Welt kommen ausführlich selbst zu Wort. Mit Zitaten auf den Tafeln und in Video- und Hörstationen wie Like Tiguhan Astatke Abate aus Äthiopien. Bei Jan Bettigetamareke, Ejora Warner, Wir Kinder waren sehr mutig. Wir hatten keine Angst. Wir haben einfach gekämpft. Kinder waren als Kuriere sehr schnell und machten genau das, was man ihnen aufgetragen hatte. Sie waren sehr wichtig für die Kommunikation. Wir haben die Feinde überrascht. Zum Beispiel haben wir schwere Felsbrocken von Berghängen ins Tal hinabstürzen lassen, wenn Italiener vorbeikamen. Er ist heute Vizepräsident des Verbandes ehemaliger Partisanen. Wie es überhaupt in vielen großen afrikanischen Städten Treffs der Veteranen aus den Kolonialarmeen gibt. Genauso wie historische Forschungen über den Zweiten Weltkrieg in der Pazifikregion, in Asien und Afrika. Doch der eurozentristische Blickwinkel hierzulande nimmt das bis heute nicht wahr, beklagt Karl Rössel und fügt ein Beispiel für die ignorierte, gar verdrehte Geschichte hinzu. Das Datum des Kriegsbeginns. Ich habe erzählt, dass in Afrika der Krieg 1935 begann mit dem italienischen Angriff auf Äthiopien. Das war auch ein Weltkrieg, der nur nicht wahrgenommen wurde, weil er halt in Afrika stattfand. Aber es waren Soldaten und Armeen aus 17 Ländern daran beteiligt, aus drei verschiedenen Kontinenten, Hunderttausende. Es gab Hunderttausende Tote, lange bevor der Krieg in Europa begann. In Asien 1937 mit dem japanischen Angriff auf China. Doch der Kampf von Millionen Soldaten aus Afrika, Asien, Südamerika und Ozeanien in einem Krieg, den der deutsche und der italienische Faschismus sowie der japanische Großmachtwahn verursacht haben, ist hierzulande quasi unbekannt. Und schon gar nicht möchten Europa, die USA und Japan an die rassistische Diskriminierung gegen ihre MitstreiterInnen erinnert werden. Die Yoruba aus dem Senegal eindrücklich schildert. Die Franzosen sind 1940 auf der Suche nach Soldaten über die Dörfer gezogen. Sie haben sich dabei direkt an die Dorfchefs gewandt oder an die Chefs der Kantone und sich Namenslisten von jungen Männern geben lassen. Uns hat niemand gefragt, wir mussten einrücken. Wären wir zu Hause geblieben, hätten sie uns vor Gericht gestellt und vielleicht erschossen. Weiße und afrikanische Soldaten waren schon in der Ausbildung, strikt voneinander getrennt. In der Armee kochten französische Köche für die Franzosen und Schwarze für die Tirailleurs. Die Tubabs, die Weißen, erhielten französisches Essen, alle anderen Maniok und Maisbrei mit Erdnusssoße. Noch auf dem Schlachtfeld waren wir Afrikaner benachteiligt. Wie so viele kämpft der Yoruba auf verschiedenen Seiten für die Franzosen. Erst für das Vichy-Regime, später auf der Gegenseite, für die Befreiung Frankreichs von deutscher Besatzung. Bei Toulon lagen 9 deutsche Divisionen. Und wir haben von morgens um 7 Uhr bis abends um 6 gekämpft, um sie zum Rückzug zu zwingen. Wir haben nicht wenige von ihnen aus ihren Schützengräben geholt und gefangen genommen. Viele von uns ließen dabei ihr Leben. Nach einer Schlacht gab es so viele Tote, dass Bulldozer und Bagger kamen, um ein Massengrab für all die gefallenen Senegal-Schützen auszuheben. Rassismus gegenüber den Kolonialsoldaten war überall verbreitet. Doch gerieten sie in die Gefangenschaft von den selbsternannten Herrenmenschen, die Nazis, drohten ihnen erst recht Misshandlung und Tod. Auf ausdrücklichen Befehl von NS-Funktionären wurden schwarze Kriegsgefangene systematisch schlechter behandelt. Die Nazis hatten natürlich einen der widerlichsten Rassismen, den man sich vorstellen kann. Sie wollten auch keine afrikanischen Gefangenen in Deutschland haben. Deshalb wurden die meisten dieser speziellen Gefangenenlager für Afrikaner im besetzten Nordfrankreich gebaut und bei der Gefangennahme von einige Tausend an Ort und Stelle einfach massakriert. In nur einem Monat ermordeten Wehrmachtseinheiten kurz nach der Kapitulation Frankreichs mindestens 3000 schwarze Soldaten Frankreichs, nachdem sie sich bereits ergeben hatten oder verwundet waren. Das weist Raphael Scheck in seinem Buch Hitlers afrikanische Opfer nach. Gleichzeitig hatten die Nationalsozialisten Kolonialpläne. Eroberungen auf dem afrikanischen Kontinent gehörte zu den NS-Kriegszielen, auch wenn die Gewinnung von Lebensraum in Osteuropa Vorrang hatte. Doch auch die Alliierten gingen nicht zimperlich vor, sondern führten ihre Zwangsrekrutierungen mit mehr als zweifelhaften Methoden durch, erinnert sich Babisi aus Obervolta. Auch er ist in der Ausstellung »Die dritte Welt im Zweiten Weltkrieg« zu hören. Bei Bei uns wussten die Leute damals nicht, worum es ging, wenn von Faschismus die Rede war. Nur die Europäer hatten eine Vorstellung davon. Uns erzählten sie lediglich, dass die Deutschen angegriffen hätten und uns Afrikaner für Affen hielten. Als Soldaten könnten wir ihnen beweisen, dass wir Menschen wären. Das war's. Mehr politische Erläuterungen gab es zu der Zeit nicht. Es hieß, wir müssten in den Krieg ziehen. Aber niemand hat uns erklärt, warum. Ich habe an der Landung in Toulon und an den Kämpfen bis nach Straßburg teilgenommen. Dort standen wir bei Kriegsende. Wir Schwarzen hatten gekämpft, um die Deutschen zurückzuschlagen. Ignoriert, verdrängt, unbekannt, dass im Zweiten Weltkrieg mehr Soldaten aus der Dritten Welt kämpften als aus Europa. Fast die Hälfte der 11 Millionen Soldaten unter britischem Kommando stammten aus Kolonien. Und die Streitkräfte des Freien Frankreichs bestanden mehrheitlich aus Afrikanern. Für die Soldaten der französischen Armee, die übrigens auch aus allen Kolonien kamen, nicht nur aus Afrika, sondern beispielsweise auch Indochina, aus dem Pazifik, ein Bataillon du Pacifique, Tahiti, Polynesier, Melanesier aus Tahiti, Neukaledonien, kämpfte in Europa für unsere Befreiung. Schlechterer Lohn, Ausbildung, Essen, Kleidung, Unterbringung, Entschädigung, Kriegsrenten. Überall ist die rassistische Unterdrückung spürbar. Entsprechend hoch waren die Verluste der oft schlecht ausgebildeten Soldaten aus der Dritten Welt. Kanonenfutter für viele Kriegsherren, Soldaten zweiter Klasse. Ohne die der Kriegsverlauf ein anderer gewesen wäre. Was ihnen aber nicht angemessen gedankt wurde, sagt Alfred Alusasa-Bisili, ein ehemaliger Kundschafter der Alliierten von den Salomoninseln im Südpazifik. Als die Amerikaner am 5. Juli 1943 auf der anderen Seite der Insel landeten, kam einer ihrer Kommandanten zu mir. Sie suchten jemanden, der sie unbemerkt von der Westseite der Insel durch den Dschungel an die Flugpiste heranführen konnte. Ich wurde der 43. Division zugeteilt und führte 600 Mann dorthin, bis wir den Flughafen eingenommen hatten. Die Japaner hatten mit ihren Bulldozern die ganze Umgebung von Munda plattgewalzt, den Ort niedergemacht und all unsere Kokospalmen gefällt. Aber niemand half uns, dies alles wieder aufzubauen. Nach dem Krieg haben sie uns einfach unserem Schicksal überlassen. Wir hatten unseren gesamten Besitz verloren. Unsere Häuser, unsere Gärten, unsere Boote, alles. Einige sogar ihr Leben. Eine alte Frau und ein alter Mann waren vor Hunger gestorben. Aber nie haben wir irgendeine Entschädigung erhalten. Ich beziehe zwar eine Pension, weil ich 25 Jahre lang im Staatsdienst gearbeitet habe. Aber nichts dafür, dass ich mein Leben riskiert habe, um die Amerikaner durch den Dschungel zu führen und als Kundschafter für sie zu spionieren. Dabei hätten sie ihren Krieg ohne unsere Ortskenntnisse nie führen und gewinnen können. Without us, they could not find anything to help them. But through information, we feed them feedback, so they won the war. If without we local knowledge, they won't win the war. Als der Krieg zu Ende war, warteten die meisten Bewohner der Salomoninseln vergeblich auf Hilfe beim Wiederaufbau ihrer zerstörten Orte. Doch gegen die miese Behandlung gab es auch Widerstand und Meutereien. Ausstellungsmacher Karl Rössel nennt Beispiele. In den britischen Streitkräften, zum Beispiel bei der Verschiffung der Soldaten aus Ostafrika nach Indien, von wo sie dann nach Burma weitergeschickt wurden, sind sie erstmal in Streik getreten, weil ihnen nur die Hälfte des Überseesolls von britischen Soldaten zugestanden werden sollte. Es sind 25.000 Soldaten desertiert, weil sie mit der Behandlung, der rassistischen Behandlung von der britischen Offiziere nicht einverstanden waren. 25.000 allein in Ostafrika, allein in der britischen Armee. Zwangsrekrutiert oder bewusstes antifaschistisches Engagement. Die Motive für den Griff zur Waffe waren völlig unterschiedlich. Luis Taruk, Generalsekretär der Sozialistischen Partei der Philippinen, warnte schon in den 1930er Jahren vor Hitler. Because we were rabid students of socio-political development around the world. We were reading those newspapers. Wir verfolgten die sozialen und politischen Entwicklungen rund um die Welt sehr genau und bezogen Zeitungen aus allen möglichen Ländern. Wir wussten um Hitlers betrügerischen Versuch, seine nationalistischen Ziele mit sozialistischen Floskeln zu kaschieren, um Gefolgsleute zu finden. Dafür stand schon sein Buch »Mein Kampf«. Darum erschien es uns so verwunderlich, dass die Deutschen, deren politische Reife und wirtschaftliche Stärke wir bis dahin stets bewundert hatten, von Hitler und seiner Herrenrassenideologie so fasziniert waren. Es war schließlich nachzulesen, welche aggressive Politik er verfolgte und dass er ganz Europa unterwerfen wollte. Der Krieg würde auch die Philippinen erreichen, sahen sie voraus. Louis Tarok verweist auf das Großmachtstreben Japans und erinnert daran, dass die USA ihre größten Militärstützpunkte außerhalb der USA auf den Philippinen hatten. Auch wenn sie gegen Imperialismus waren, sah seine Partei die USA doch als das kleinere Übel an und organisierte Demonstrationen und Kundgebungen. Und weil ich dabei einer der populärsten Redner war, forderten unsere Parteiführer mich auf, eine antijapanische Guerilla aufzubauen, die Hukbalahap. Unsere Befreiungsarmee bestand aus 30.000 bewaffneten Kämpfern und 70.000 Reservisten, insgesamt also aus etwa 100.000 Mann. Wir gingen nach der Devise vor, die japanische Armee ist unser Waffenlager. Wir greifen sie an, wann immer es möglich ist, Waffen und Munition von ihnen zu erbeuten. Wir hatten Spione in den Städten, die uns über die Stärke der japanischen Truppen informierten, wann immer diese ausrückten. Außerordentlich breit und stark war der Widerstand gegen die japanischen Besatzer auf den Philippinen. Die Kriegsmacht Japan bekämpfte ihn brutal, weiß Karl Rössel. Philippinische Historiker schätzen, dass 1 Million Filipinos und Filipinas im bewaffneten Widerstand gegen Japan gekämpft haben. Sie haben dafür einen sehr hohen Preis bezahlt. 1,1 Millionen Menschen auf den Philippinen kamen um im Zweiten Weltkrieg. Das war jeder 16. in dem Land. Remedios Gomez Paraíso überlebte. Kurz nach der Besatzung durch japanische Truppen wurde ihr Vater, ein Bürgermeister, zu Tode gefoltert. Auch Remedios Gomez Paraíso kommt in der Ausstellung »Die dritte Welt im Zweiten Weltkrieg« zu Wort. Deshalb ging ich zusammen mit meinem Bruder in den Untergrund. Ich war damals noch ein Teenager. Wir verbargen uns am Fuß des Berges Arayat und begannen, die Landbevölkerung zu organisieren. Es gelang uns, eine Schwadron aufzustellen. Und anfangs hatten wir nur eine einzige Waffe, die Pistole meines Vaters. So begann unser Kampf in der Hukbalahap. Die Hukbalahap, das ist die anti-japanische Volksbefreiungsarmee, die größte Widerstandsbewegung auf den Philippinen im Zweiten Weltkrieg. Sie kämpfte nicht nur gegen die japanische Besatzung, sondern auch für die soziale Revolution und für Landreformen. Die Folgen des Widerstands auf den Philippinen waren dramatisch. Die Hauptstadt Manila wurde völlig zerstört. Dabei starben mehr ZivilistInnen als in Berlin, Dresden oder Köln. During those days, we believed that it was our sole obligation to defend our country whenever it is in need. Als unser Land befreit wurde, hatten wir den Weg für die alliierten Truppen bereits freigekämpft. Wir hatten dauerhaften Frieden, wahre Demokratie und Gerechtigkeit erhofft. Aber nachdem wir so lange für die Befreiung unseres Landes gekämpft hatten, dauerte es nur wenige Monate, bis wir erkannten, dass sich unsere Hoffnungen nicht erfüllten. Deshalb kehrten wir in die Berge zurück, um weiterzukämpfen. After liberation, it took only a few months we returned to the mountains. Korea war schon vor dem Zweiten Weltkrieg japanisches Kolonialgebiet. Für Japans Armee war es Rückzugs- und Nachschubbasis. Die Kolonialherren plünderten das Land aus und zwangen Millionen KoreanerInnen in Arbeitsdienste. Es hieß, sie suchten Mädchen und junge Frauen als Fabrikarbeiterinnen. Mein Arbeitsplatz sollte in Jirin sein, in der Mandschurei. Die Japaner versprachen mir, dass ich nach 2 Jahren wieder in meine koreanische Heimat zurückkehren könnte. Tatsächlich haben sie mich dort 6 Jahre festgehalten. Und jahrzehntelang habe ich mit niemandem darüber reden können, was ich damals erleiden musste. Ich habe meine Vergangenheit aus Scham nach dem Krieg verheimlicht. Wem hätte ich mich auch anvertrauen sollen? Nach Hause zurückkehren kam nicht in Frage. Hätte ich meine Geschichte erzählt, hätten mich die Leute wie eine Aussätzige behandelt. Deshalb habe ich geschwiegen. Und auch nicht geheiratet. Etwa 200.000 Mädchen und Frauen verschleppte Japans Armee in seine Militärbordelle. Comfort Women werden sie beschönigend genannt, Trostfrauen. Die Mädchen wurden Tag für Tag von bis zu 40 Männern vergewaltigt, berichtet Wang Kum-chu. Die meisten von ihnen schwiegen jahrzehntelang, oft bis zu ihrem Tod. Erst 1991 brach die ehemalige Zwangsprostituierte Kim Hak-soon das Schweigen. Seitdem taten es ihr viele nach und prangerten die japanischen Kriegsverbrechen gegen Hunderttausende Frauen an. Im Jahr 2000 sogar mit einem internationalen Frauentribunal in Tokio. Erst als in den 90er Jahren Kim Hak-soon, eine Leidensgefährtin, im Fernsehen auftrat und dazu aufrief, das Schweigen endlich zu brechen, brachte auch ich es fertig, an die Öffentlichkeit zu gehen. Alle Welt sollte erfahren, dass die Japaner zehntausende junge Frauen mit Arbeitsangeboten gelockt, aber in ihre Militärbordelle verschleppt und viele von ihnen umgebracht haben. Die Japaner haben sich verhalten wie Tiere, nicht wie Menschen. Möge der Himmel sie bestrafen. Der japanische Premierminister hat noch vor wenigen Jahren gesagt, dass diese Frauen ja keineswegs mit Gewalt in die Bordelle gebracht worden seien, sondern freiwillig gegangen seien. Das ist also skandalös. Man hat sie gebraucht, die zig Millionen Soldaten der Dritten Welt im Zweiten Weltkrieg. Die Arbeitskräfte, Rohstoffe und Unterstützung aus Afrika, Asien, Südamerika, Ozeanien. Doch sie wurden kaum anerkannt und schon gar nicht ausreichend gewürdigt oder gar entschädigt. Bis heute reichen die negativen Folgen von Zerstörung und Ausplünderung. Doch die Ausstellung will keine Heldenverehrung, kein verklärtes Bild vom rein positiven Befreier zeichnen, sondern auch die Schattenseiten beleuchten. Der Palästinenserführer Haj Amin al-Husseini zum Beispiel appellierte, wie auf einer unserer Ausstellungstafeln nachzulesen ist, am 2. November 1943 bei einer Rede im Islamischen Zentralinstitut zu Berlin an die gesamte arabische Welt, dem Beispiel Nazi-Deutschlands zu folgen und eine, Zitat, endgültige Lösung für die jüdische Gefahr zu finden und, Zitat, alle Juden aus allen arabischen und mohammedanischen Ländern zu vertreiben. So weisen einige Ausstellungstafeln auf die Nazi-Kollaboration im Nahen Osten hin oder die nazifreundliche Politik in Argentinien. Unsere Opfer zählen nicht. Dieses Schweigen hierzulande brechen will die Ausstellung Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg. Und zeigt die Geschichte der zahllosen Kolonialsoldaten aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Ozeanien in all ihren Facetten und Brüchen. Doch beim rein Geschichtlichen bleibt es nicht. Schließlich sind Kolonialismus und Rassismus keineswegs überwunden, mahnt der Schriftsteller Epeli Hauafa von den Fidschi-Inseln. I've written about this on that vision of a new Oceania. There are all sorts of danger, not just. Ich habe meine Vision eines neuen Ozeaniens in einem Buch beschrieben. Wir sind mit allen möglichen Gefahren konfrontiert. Wenn uns der Rest der Welt einfach ignorieren würde, wäre das noch in Ordnung. Aber so ist es leider nicht. Die Geschichte hat gezeigt, dass andere meinten, in unserer Region ihre Atombombentests durchführen zu können. Anderswo ging dies angeblich nicht. Und bei uns lebten ja nur ein paar Millionen Menschen in einem riesigen Gebiet. Wir waren für sie nicht wichtig. Heute suchen sie nach Plätzen, wo sie ihren Müll deponieren können. Überall in Europa, Amerika und Asien türmen sich Müllberge. Und wieder erscheint ihnen unsere Gegend am besten geeignet, diese loszuwerden. Mit der Debatte über ein neues Verständnis von Ozeanien, die einige von uns angestoßen haben, wollen wir das Bewusstsein dafür wecken, was dieser Region im letzten Jahrhundert angetan wurde und was ihr noch heute droht. Denn wenn wir nicht aufpassen, wird auch in Zukunft weiter auf anderen Kontinenten entschieden, was mit uns passiert. If we're not careful, a decision will be made in the continents.